Dialoge, Seite 41. Machiavell. Dein politisches System besteht darin, den verschiedenen Machtgruppen, aus denen sich die Gesellschaften zusammensetzen, beiläufig gleiche Wirkungskreise zuzuteilen und die sozialen Betätigungen in einem richtigen Verhältnisse sich auswirken zu lassen. Seite 42. Du lässt die verschiedenen Klassen der Gesellschaft je nach dem Grade ihrer Eignung und ihrer Bildung an den öffentlichen Aufgaben teilnehmen. Du machst das Bürgertum durch das Stimmrecht frei und hältst das Volk durch ein nach dem Steuerausmaße abgestuftes Wahlrecht in Grenzen. Der Adel bietet den Zauber seines achtungsgebietenden Auftretens, der Thron wirft Strahlen größter Pracht auf das Volk. Du bewahrst alle Überlieferungen, alle großen Erinnerungen, den ganzen Kult des Erhabenen. Nach außen ergibt sich das Bild einer monarchischen Gesellschaftsform, aber im Grunde genommen ist alles demokratisch. Denn in Wirklichkeit gibt es keine Schranken zwischen den Klassen und die Arbeit ist das Werkzeug aller Vermögen. Alle deine schönen Dinge sind längst vorüber und werden wie ein Traum vergehen. Denn es ist ein neues Prinzip erstanden, durch das alle Einrichtungen sich mit blitzartiger Geschwindigkeit auflösen werden. Es ist das der Volkssouveränität.